Sag mir, wo ist die Freude geblieben? Schöne Träume haben Illusion gebracht. Verwissenheit hat das Lachen vertrieben. Stimmung wird bei Bedarf gemacht. Aber nein, das muss nicht so sein. Mach dich frei von Massennormen, Jesus lädt dich ein. Er bietet andere Lebensformen, auf dich kommt es an. Auf dich kommt es an, dabei zu sein. Auf dich kommt es an, dabei zu sein. Sag mir, wo ist das Empfinden geblieben? Wohlstand hat uns stumpf gemacht. Krieg wird immer brutaler betrieben. Mit Nervenkitzel wird Geld gemacht. Aber nein, das muss nicht so sein. Mach dich frei von Massennormen. Jesus lädt dich ein. Er bietet andere Lebensformen. Auf dich kommt es an. Auf dich kommt es an, dabei zu sein. Auf dich kommt es an, dabei zu sein. Auf dich kommt es an, dabei zu sein. Auf dich kommt es an, dabei zu sein.